Erster Gott sagte zu Mose, jetzt wirst du sehen, was ich mit dem Pharao mache. Er wird mein Volk gehen lassen. Er wird sie sogar aus seinem Land jagen. Zweiter Gott sprach weiter mit Mose. Er sagte zu ihm, ich bin der Herr. Dritter, ich zeigte mich Abraham, Isaak und Jakob. Sie kannten mich als den allmächtigen Gott. Aber meinen Namen her kannten sie noch nicht. Vierter, ich machte auch ein Versprechen mit ihnen. Ich wollte ihnen das Land Kanaan geben. Dort lebten sie früher als Fremde. Fünfter, jetzt habe ich das Weinen der Israeliten gehört. Die Ägypter behandeln sie wie Sklaven. Ich habe an mein Versprechen gedacht. Sechster, sagt deshalb den Israeliten, ich bin der Herr. Ich werde euch aus der harten Arbeit in Ägypten retten. Ich befreie euch mit meiner großen Kraft. Siebter, ihr werdet mein Volk sein. Ich werde euer Gott sein. Dann werdet ihr wissen, ich bin der Herr, euer Gott. Ich rette euch aus Ägypten. Achter, ich bringe euch in das Land. Ich habe es Abraham, Isaak und Jakob versprochen. Ich gebe es euch für immer. Ich bin der Herr. Neunter Mose erzählte das den Israeliten. Aber sie hörten nicht auf ihn. Sie waren sehr traurig und mussten zu hart arbeiten. Zehnter, dann sprach der Herr wieder zu Mose. Elfter, geh zum Pharao, dem König von Ägypten. Sag ihm, er soll die Israeliten aus seinem Land gehen lassen. Zwölfter Mose antwortete dem Herrn, die Israeliten hören nicht auf mich. Warum sollte der Pharao auf mich hören? Ich kann nicht gut reden. Dreizehnter, der Herr sprach mit Mose und Aaron. Er gab ihnen einen Auftrag für die Israeliten und den Pharao. Sie sollten das Volk aus Ägypten führen. Vierzehnter, das sind die Chefs der Familien. Die Söhne von Ruben waren Hanoch, Palu, Hezron und Karmi. Das sind die Familien von Ruben. Fünfzehnter, die Söhne von Simeon waren Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Sol. Sol war der Sohn einer Frau aus Kanaan. Das sind die Familien von Simeon. Sechzehnter, das sind die Namen der Söhne von Levi, Gerson, Kehat und Merari. Levi lebte 137 Jahre lang. Siebzehnter, die Söhne von Gerson waren Libni und Shimi mit ihren Familien. Achtzehnter, die Söhne von Kehat waren Amram, Jisa, Hebron und Uziel. Kehat lebte 133 Jahre lang. Neunzehnter, die Söhne von Merari waren Machli und Mushi. Das sind die Familien von Levi. Zwanzigster, Amram heiratete Jochebed. Sie war die Schwester seines Vaters. Sie bekamen die Söhne Aaron und Mose. Amram lebte 137 Jahre lang. Einundzwanzigster, die Söhne von Jisa waren Korach, Nefek und Sichri. 22. Die Söhne von Uziel waren Mischael, Elzaphan und Sitri. 23. Aaron heiratete Elisheba. Sie war die Tochter von Aminadab. Sie bekamen die Söhne Nadab, Abihu, Eliasar und Itamar. 24. Die Söhne von Korach waren Assir, Elkanah und Abiasaf. Das sind die Familien der Korahiter. 25. Eliasar war der Sohn von Aaron. Er heiratete eine Tochter von Putziel. Sie bekamen den Sohn Pinhas. Das sind die Chefs der Familien von Levi. 26. Das sind Aaron und Mose. Gott sagte zu ihnen, führt das Volk Israel aus Ägypten heraus. 27. Mose und Aaron sprachen mit dem Pharao. Sie wollten die Israeliten aus Ägypten führen. 28. An diesem Tag sprach der Herr mit Mose in Ägypten. 29. Der Herr sagte zu Mose, ich bin der Herr. Sag dem Pharao alles, was ich dir sage. 30. Aber Mose sagte zum Herrn, ich kann nicht gut reden. Warum sollte der Pharao auf mich hören?